führt die deutsche Jugend Albert Schweitzer und für die kalten Keuschen heiße Reize und für die lieben Bonzen zahlt in Dosen. Ab morgen schenk ich Frauen nur noch Rosen. Und für den ganzen Dreck ein großes Loch, aber stinken tut es doch, stinken tut es doch. Wir laufen keinen Runden vor dem Tore, ein neues Musikmonster war geboren. Wie die Einzelkämpfer leben nach dem Tode, die Leichen sind schon wieder groß in Mode. Und für den ganzen Dreck ein großes Loch, aber stinken tut es doch, stinken tut es doch. Für die religiösen neue Götter, ein neues Heimlich für die Spötter. Für die treue Hausfrau größere Bananen, jeder besorgt sich mit Blick auf Deutschlands Fahne. Und für den ganzen Dreck ein großes Loch, aber stinken tut es doch, stinken tut's mir doch. Den tapferen Soldaten Pfeil und Bogen.